3, 2, 1, go! Kommunistenkneipe, der Podcast mit Ann-Sophie und Flo von DK. Ja, willkommen in der Kommunistenkneipe. Heute mit dem zweiten Teil unserer Folge zum KPD-Verbot. Wir hatten ja jüngst in der Kommunistenkneipe schon mit einem Zeitzeugen, Paul Schnittger, gesprochen. Zeitzeugen ja, zur Zeit des KPD-Verbots. Also wenn ihr jetzt diesen Teil hört, dann können wir euch nur dringend empfehlen, Teil 1 unserer Doppelfolge noch einmal einzuschalten, nochmal nachzuhören. Heute, wie gesagt, wollen wir uns dem Thema nochmal ein bisschen wissenschaftlich widmen. Genau, worum geht es? Für die, die es noch nicht wissen, würde ich nochmal ein paar einleitende Worte machen. Das KPD-Verbot. Am 17. August 1956 erreichte der Antikommunismus, so meinen jedenfalls manche, in der Bundesrepublik einen neuen Höhepunkt. An dem Tag wurde die KPD verboten und es war, wie soll es anders sein, ganz klar ein politisch motivierter Akt, der auch ziemlich direkt von der damaligen Regierung Adenauer unterstützt wurde und nach der Meinung vieler Juristen auch rechtsstaatliche Prinzipien widersprach. Vorausgegangen war dem Verbot eine Welle von Verboten, Verhaftungen und auch einer gewissen antikommunistischen Hysterie in der Bevölkerung, die schon das Klima der frühen Bundesrepublik in gewisser Weise prägten. Auch sehr bekannt in den 50er Jahren der Tod des FDJ-Mitglieds Philipp Müller, der 52 in München von einem Polizisten erschossen wurde. Und wie wahrscheinlich den meisten Hörerinnen bekannt ist, aber es ist gut, nochmal darauf hinzuweisen, Polizei, Justiz und Regierungsämter waren damals oft von ehemaligen NSDAP-Mitgliedern durchsetzt. Und die KPD, die ja immerhin eine wichtige Kraft im Widerstand gegen den deutschen Faschismus war, sah sich nun erneut Verfolgungen ausgesetzt. Und viele Kommunisten wurden auch von denselben Richtern verurteilt, die sie bereits während des Faschismus bestraft hatten. Zahlreiche von ihnen verloren ihre Widerstandsrente, während ehemalige Faschisten weitgehend unbehelligt leben konnten. Und es ist schon recht beeindruckend, wenn man sich mal die Zahlen anguckt. Es ist so, dass zwischen 51 und 68 es 125.000 Ermittlungsverfahren und 7.000 Verurteilungen gab, oft allein aufgrund einer KPD-Mitgliedschaft oder wegen der Teilnahme an einer Demonstration. Die Zahl der Urteile gegen Kommunisten damals war fast 7-mal so hoch wie die gegen Faschisten. Das ist schon sehr krass. Genau, heute sprechen wir mit Georg Föbert, einem Politikwissenschaftler und Kommunisten, der unseren Hörerinnen und Hörern schon bereits aus mehreren Folgen bekannt ist, unter anderem zu Liebknecht, aber auch zur Geschichte der Arbeiterbewegung Gewerkschaften. Und wie gesagt, nachdem wir mit Paul Schnittger schon gesprochen haben, wollen wir heute mal mit Schorsch über eine wissenschaftliche Einordnung aus marxistischer Sicht des KPD-Verbots sprechen. Hallo Schorsch, Föbert. Guten Tag. Danke, dass du mal wieder da bist in der Kommunistenkneipe. Langsam wirst du ja Stammgast. Ich würde sagen, wir springen mal direkt rein in die Thematik. Ja, vielleicht macht es Sinn, sich mal grundsätzlich mit der KPD der 50er Jahre zunächst zu beschäftigen. Bevor die KPD 1956 verboten wurde, hatte sie ja im Prinzip schon eine große Geschichte hinter sich. Sie hatten als revolutionäre Bewegung und Partei die Weimarer Republik zumindest mitgeprägt. War, wie gesagt, eine Widerstandspartei gegen den deutschen Faschismus. Aber wir haben uns bei der Recherche gefragt, welche Partei war eigentlich die KPD nach 45? Also welche Relevanz hatte sie eigentlich noch innerhalb der Bevölkerung, die ja immerhin auch kurze Zeit vorher den Faschismus noch miterlebt hatte? Und von was von der Sozialstruktur sprechen wir da? Wer war Mitglied und wie kann man sich das vorstellen, die Gemengelage in der KPD? Die alte KPD, die KPD Ernst Thälmanns, hatte 1932 300.000 Mitglieder. Dann kam das Parteiverbot, die Zerschlagung der Partei. Und dann kam nach 1945. Und für das Jahr 1947 gibt es auch eine Zahl über KPD-Mitglieder nur in Westdeutschland. Nur in Westdeutschland. Und die Zahl, die für das Jahr 1947 genannt wird, ist auch 300.000. Ist erstaunlich. Auf dem Höhepunkt der KPD-Entwicklung, gemessen an den Wählerzahlen, damals hatte sie 16,8%, in der Weimarer Republik, 300.000 Mitglieder 1947, und zwar im ganzen Reich. Und dann 1947, nur in einem Teil des Reichs, im Westen, 300.000 Mitglieder. 1947. 1950 war von diesen 300.000 auch schon wieder nicht mehr viel da. Wie ist das zu erklären? Wenn die Zahlen stimmen. Naja, Goebbels und Hitler haben es ja gesagt. Sie sagten, ja, wir sind das letzte Bollwerk vor dem Bolschewismus. Wenn wir weg sind, dann kommt der Russe und dann ist der Bolschewismus da. Hitler und Goebbels haben sich umgebracht. Die brauchen daraus keine Konsequenzen zu ziehen. Außer dieser. Aber ihrem deutschen Volk sagten sie, wenn wir weg sind, kommt der Bolschewismus. Was sage ich denn da als Otto-Normalverbraucher? Die einen haben verloren, die anderen haben gewonnen. Jetzt muss ich mich mit denen gutstellen, die gewonnen haben. Und der Führer hat ja gesagt, die Kommunisten haben gewonnen. Ja, da muss ich mich wohl anpassen, werde ich auch Kommunist. Und so kriegen wir plötzlich große Mitgliederzahlen für die KPD im Westen. Im gleichen Jahr oder ein Jahr vorher, 1946, haben wir auch schon ziemlich schlechte Wahlergebnisse für die KPD bei den ersten Landtagswahlen. Maximal mal 10% im Ruhrgebiet, sonst weniger. Massenzustrom zur KPD, abbröckelnde Wählerzahlen. Ja, vielleicht war der Opportunismus, spielte da eine große Rolle, oder Überlebenswillen. 1950 war nicht mehr viel da. Erstens hatten wir die Währungs Erstens ging es wirtschaftlich aufwärts ab 1948. 1947 wurde der Marshallplan ausgerufen. Großes ökonomisches Angebot, auch Konsumangebot. Und 1948 hat man die Währungsreform, harte D-Mark. Und die harte D-Mark war knapp. Und so viel D-Mark für den Mitgliedsbeitrag blieb dann auch nicht mehr übrig. Und es war dann, und mit der Gründung der BRD war eigentlich entschieden, wie der Hase läuft. Im Westen regieren die Amerikaner, im Osten regieren die Sowjets. Sodass dann die KPD für jemanden, der so, naja, so für sein Fortkommen sich Gedanken macht und wie geht es denn weiter, mit der KPD eigentlich keine Zukunft mehr zu machen war. Das war noch vor dem Parteiverbot. Und da seitdem eigentlich war die KPD in Westdeutschland eine sterbende Partei. Dann auch noch mitgenommen von internen Problemen der kommunistischen Bewegung. Die SED, nun die Schwesterpartei, wurde ja umgestellt auf eine Partei neuen Typs, eines bolschewistischen Typs. Das heißt, die sozialdemokratischen Komponenten in der SED, die ja offiziell aus dem Zusammenschluss von KPD und SPD entstanden werden, zurückgedrängt. Wir haben in der KPD im Westen ganz spät erst die Bereitschaft zu sagen, ja, wir sind eine Partei in einem westdeutschen Teilstaat, denn zunächst die SED war ja geplant als gesamtdeutsche Partei. Alle anderen Parteien, SPD, CDU, CSU, Liberalen, haben sich sehr früh auf den westdeutschen Staat eingestellt und ihre eigenen Parteistrukturen geschaffen. Die KPD zunächst mal noch nicht, weil sie sich immer noch verstand als Teil einer gesamtdeutschen kommunistischen Partei, hat ganz spät einen eigenen Vorstand bekommen, verspätet dann gestartet in das neue Parteiensystem der Bundesrepublik. Dann haben wir die erste Bundestagswahl, die schlecht ausgegangen ist für die KPD, zwischen 5 und 6%, eher 5 als 6. Das wird von Ostberlin aus als ein Versagen der Führung angesehen. Und es werden auf Landesebene die Führungen ausgewechselt. Man findet ja die alten Genossen, die da jetzt 45 aus den Zuchthäusern kommen oder aus der Illegalität. Die sind verbraucht, alt, müde. Wir brauchen junge Leute. Und es tritt nur eine junge Generation von Funktionären an, zum Teil aus Antifa-Lagern in der sowjetischen Gefangenschaft entstanden. Der berühmte Jahrgang 29, das ist sozusagen der Gründungsjahrgang der KPD, jung, radikal, aktivistisch, also auch ein Umbruch in den Kadern. Dann merkt man sehr bald, es kommt ein neues Parteiverbot, schon bevor der Antrag gestellt wird. Und die Partei stellt sich schon sehr früh auf die Illegalität ein. Spätestens ab 1951 hat man zwei Parteiebenen, die offizielle Partei, die gewählten Führungen, und dann die zweite Ebene von Genossinnen und Genossen, die sich schon auf die Führung in die Illegalität vorbereiten. Also eine unklare Führungsstruktur. Und realistischerweise ging man auch davon aus, wir sind isoliert und wir brauchen Bündnispartner. Und die Bündnispartner müssen wir uns selbst organisieren. Es wird dann 19 werden Kader abgezogen zum Teil, bewährte Kader, und beauftragt mit der Gründung von anderen Organisationen. Dazu gehört der Bund der Deutschen, mit dem einen Ziel, die Wiederbewaffnung zu verhindern und die Spaltung Deutschlands rückgängig zu machen, die dann bewusst als bürgerliche Parteien aufgezogen sind. Das bedeutet aber, dass nun Kader aus der Partei auch abgezogen werden. Eine früh geschwächte Partei, stark verankert in den Betrieben noch, die sich aber dann auch wieder selbst schwächt durch ein sehr revolutionäres Programm von 1951, Programm zur revolutionären Wiedervereinigung, wo man nun abrechnet mit den Gewerkschaften, die nämlich unter der Führung von Hans Böckler stillgehalten haben gegenüber der Wiederbewaffnung, während die SPD opponiert gegen die Wiederbewaffnung unter der Führung von Kurt Schumacher, hält der DGB still. Unter Hans Böckler, später unter seinem Nachfolger Vetter, Christian Vetter, stimmt das sogar zu. Und das verleitet die KPD dazu, im Grunde dazu, den DGB als Konterrevolutionär und als Beförderer der deutschen Teilung und dann vielleicht sogar eines neuen Kriegs hinzustellen, worauf dann die Gewerkschaften einen sogenannten Revers verfassen, ein Stück Papier, das vorgelegt wird KPD-Mitgliedern in DGB, gewerkschaftlichen Führungspositionen, wo sie unterschreiben sollen, dass sie diese Position ihrer eigenen Partei ablehnen. Und wenn sie das unterschreiben, ist gut, dann dürfen sie in ihren Funktionen bleiben. Sie werden aus der KPD ausgeschlossen. Und wenn sie nicht unterschreiben, dann fliegen sie aus ihren gewerkschaftlichen Funktionen raus. Das führt dazu, dass natürlich der Einfluss der KPD im Funktionärsapparat des DGB schwindet. Diese Revers-Politik wird dann von anderen Gewerkschaften mehr oder weniger auch mitgetragen. Dann haben wir 1950 schon unter Adenauer und seinem CDU-Innenminister Gustav Heinemann, das war er nämlich damals, einen Erlass, wonach die Mitgliedschaft in der Kommunistischen Partei und im öffentlichen Dienst unvereinbar sei. Das führt dann auch dazu, dass viele, die im öffentlichen Dienst arbeiten und Mitglieder in der KPD sind, dann gesagt haben, dann lasse ich das mal sein mit der KPD-Mitgliedschaft. Und diejenigen, die das nicht gemacht haben, fliegen aus dem öffentlichen Dienst raus. Also man sieht eine ziemliche Schwächung der KPD und das Ganze auf der Basis eines nun beginnenden wirtschaftlichen Aufschwungs. So viel zur Allgemeinsituation der KPD, sodass man sich fragt, hat der Adenauer eigentlich nichts anderes zu tun, als jetzt auch noch das Verbot dieser ohnehin sterbenden Partei zu beantragen. Solidarische Werbung. Liebe Kneipengenossinnen und Genossen, jetzt geht's um die linke und marxistisch orientierte Tageszeitung Junge Welt. Im Juli 2024 entschied das Verwaltungsgericht Berlin, dass die Junge Welt weiterhin in den jährlichen Berichten des sogenannten Verfassungsschutzes als linksextremistisch und damit als verfassungsfeindlich aufgeführt werden darf. Das erklärte Ziel des bürgerlichen Staates ist es, der Jungen Welt den finanziellen Nährboden zu entziehen. Unterstützt die Junge Welt gegen diesen Angriff auf die Pressefreiheit. Holt euch das Sommeraktionsabo oder verschenkt es an Genossinnen und Genossen. 75 Ausgaben der Tageszeitung Junge Welt für 75 Euro. Bestellt auf jungewelt.de/Aktionsabo. Das Abo endet automatisch. Solidarität jetzt. 3000 Abos für die Pressefreiheit. Ja, Ja, du hattest uns ja die umfangreiche Studie Verfassungswidrig, das KPD-Verbot im Kalten Bürgerkrieg von Josef Foscheputt empfohlen. Und da zeigt er, dass das KPD-Verbot nicht bloß ein isolierter Akt war, sondern eben eine gezielte Verfolgung der Kommunisten im Kalten Krieg. Und in dem Zusammenhang spricht er von einem Kalten Bürgerkrieg. Was sagst du, Schorsch? Taugt der Begriff was? Zunächst mal muss man sagen, dass das Buch von Josef Foscheputt eine große Überraschung ist. Er ist ja selbst ein eher konservativer Historiker und macht dann plötzlich ein solches Buch, in dem mit dem Doppeltitel verfassungswidrig, also das Bundesverfassungsgericht erklärt die KPD für verfassungswidrig, aber mit dem Titel deutet er an, dass auch das Verfahren verfassungswidrig gewesen ist. Naja, das regt heute niemand mehr auf. Aber vor 20 Jahren hätte das wahrscheinlich noch sehr gewundert, jemanden, dass jemand das Heilige Verfassungsgericht noch für verfassungswidrig hält. Zumal gerade die erste Generation der Richter am Bundesverfassungsgericht immer noch als die beste Generation gilt. Und als die beste Generation gilt, dass man sagt, das waren Leute, die da noch geprägt sind aus der Zeit unmittelbar nach 1945 und so. Und jetzt stellt man fest, gerade die haben sich, und das ist ja der Kern der Aussage von, des Buchs von Foscheroth, haben sich im Prozess ständig beraten lassen von den Beamten der Bundesregierung. Die haben sich das praktisch diktieren lassen. Das ist eigentlich ist eine Sensation und widerspricht doch auch ein bisschen dem, was bisher, das sagte ich schon, über das Bundesverfassungsgericht geschrieben worden ist, auch im Zusammenhang mit dem KPD-Verbot. Es gibt ja lange vor dem Buch von Foscheputt, ein durchaus gutes Buch von Alexander von Brünneck, auch über Kommunistenverfolgung, justizielle Kommunistenverfolgung nach 1945. Da zeichnet er das nach, auch etliche dieser Scheußlichkeiten. Aber er kommt dann zum Ergebnis, das ist eine scharfe Maßnahme gewesen, ist eine Repressionsmaßnahme gewesen. Aber ja, nun letzten Endes, die Grenzen der Rechtsstaatlichkeit wurden damit nicht überschritten. Und dann, ich glaube, der Doktorvater war Erhard Denninger, der ein Vor- oder Nachwort geschrieben hat, der nochmal stark betont hat. Ja doch, also das ist, muss man nicht so machen, wie das Bundesverfassungsgericht das gemacht hat, aber sie haben sich an den Rechtsstaat gehalten. Das ist jetzt inzwischen doch, glaube ich, zu revidieren. Es gibt auch ein sehr verdienstvolles Buch von Dominik Rigol vor wenigen Jahren, in dem er sich auch gegen diese Verfolgungsmaßnahmen wendet, aber immerhin die Institution Bundesverfassungsgericht in den ersten Jahren noch in Schutz nimmt und sagt, die anderen, sie waren von diesen ganzen Repressionsinstrumenten eigentlich das Einzige, das kein Repressionsinstrument war, sondern ein rechtsstaatliches. Auch da wird man wahrscheinlich aufgrund des Buchs von Josef Foscheputt mal ein bisschen realistischer und somit auch ungünstiger über das Bundesverfassungsgericht nachdenken müssen. Kalter Bürgerkrieg, ja, ist wahrscheinlich doch ein überzogener Begriff, wenn man es vom Kräfteverhältnis ansieht. Man hat eine starke Staatsgewalt, hinter der das Kapital steht und auch die Besatzungsmächte, und auf der anderen Seite eine sterbende Partei. Also einen richtigen Bürgerkrieg kann ich da nicht sehen. Das ist ein Bürgerkrieg von einer Seite, wenn es einer wäre. Allerdings kann man so sehen, wenn man die Rhetorik der damaligen KPD sich ansieht. Die war nun allerdings ziemlich großmäulig. Also da hat man, wenn man nur also das Programm, also dieses Programm der revolutionären Wiedervereinigung von 1951 liest, da hat man wirklich den Eindruck, als wenn Millionen nun aufstehen gegen das Kapital. So war es nicht. Ja, also man kann es so nennen, aber das ist wohl nicht der sachliche Kern des Buchs. Wie ist das denn, wenn man sich mal die Geheimdienststrukturen anguckt, der frühen Bundesrepublik, spielten die in diesem Zusammenhang eine besondere Rolle? Ich meine, Verfassungsschutz gab es schon, aber häufig wird ja von einigen Autoren auch darauf rekurriert, dass die Nazi-Vergangenheit in den Geheimdienststrukturen schon eine Bedeutung gespielt haben, also auch persönlicher Verfolgungseifer, aber auch durchaus auch Netzwerke, die es gab bei der Verfolgung der Kommunisten. Ist da was dran oder ist es eher eine Ja, da mag was dran sein, aber es ist, glaube ich, irrelevant. Es gibt keine relevante öffentliche Struktur in der Bundesrepublik, die nicht eine Nachfolgestruktur des NS gewesen wäre. Es gibt ja jetzt inzwischen eine große Untersuchung über das Auswärtige Amt. Und da hat sich sogar herausgestellt, dass im Auswärtigen Amt mehr Nazis beschäftigt gewesen sind als in der Nazizeit selbst. Oder es gibt jetzt Untersuchungen über das Justizministerium. Alle diese Institutionen werden inzwischen untersucht, die sind alle voller Nazis. Oder inzwischen gibt es schon Untersuchungen über Kommunalparlamente. Da hat man ganz viele NSDAP-Mitglieder. Die sind alle wieder da, bis hin zu Parteimitgliedschaften. Wir haben ganz schrecklich viele ehemalige Nazis in allen Parteien, auch in der SPD. Und da würde ich sagen, naja Gott, beim Verfassungsschutz war es halt genauso. Der war genauso narzisstisch versaut wie die anderen Institutionen auch. Allerdings mit seiner besonderen Funktion, dass er eben von vornherein schon ein Repressionsorgan ist. Ja, interessanterweise sparen sich ja die Besatzungsmächte, insbesondere die USA, laut Foscheport deutlich gegen ein KPD-Verbot aus und das trotz Kalten Kriegs. Und wie schätzt du das ein? Ja, also es war ja realistisch, nicht? Solcher Aufwand wegen so einer kleinen Partei. Vielleicht spielt auch noch eine Rolle, dass die westlichen Besatzungsmächte, das waren ja Frankreich, Großbritannien und die USA, in diesen Ländern gibt es dieses Institut des Parteiverbots nicht oder es hat nicht diese Rolle. Also eine Form des politischen Kampfes, dass eine Partei verboten wird, kenne ich dort nicht. Wird verfolgt, das ist richtig. Also gerade so in so liberalen Demokratien wie in Großbritannien und in den USA, da versucht man ja offiziell natürlich, den Staat und staatliche Organisationen aus dem politischen Leben rauszuhalten. Die Gesellschaft soll das alles regeln, der Markt soll das alles regeln. Ansonsten ist man sehr misstrauisch, wenn der Staat nun auch noch in dieses Spiel der Kräfte auf dem Markt oder in den Parlamenten oder in politischen Institutionen rumfingert. So kann ich mir das erklären. Außerdem haben die wahrscheinlich einen realistischen Blick auf das Kräfteverhältnis. Tja, ja, also warum? Das eigentlich genau das Gegenbild des jetzigen Zustands noch. Ich habe nicht gehört, dass irgendjemand von Gewicht in Italien das Verbot der Fratelli dell'Italia gefordert hätte, die Ministerpräsidentin stellt. Und es wird ja sehr viel unternommen in Frankreich, um die Partei von Marine Le Pen von der Macht fernzuhalten, aber keiner kommt, ist auf die Idee gekommen, die zu verbieten. Parteiverbot scheint auch so eine ziemlich deutsche Angelegenheit zu sein. Das war denn einfach fremd. Das bedeutet nicht, dass dort weniger Repression ausgeübt worden wäre. Wir haben nun die McCarthy-Ära unter dem Präsidenten Eisenhower, aber auch vorher schon ab 1948 die Säuberung von staatlichen Institutionen von Kommunisten, zum Beispiel in Hessen fliegt Emil Karlebach als Herausgeber der Frankfurter Rundschau raus. Also dann macht man das halt anders, nicht? Also dann werden die Leute, da hat man öffentliche Kampagnen, das muss eine fürchterliche Hetze gewesen sein, damals gegen Kommunisten und Nicht-Kommunisten, die aber des Kommunismus verdächtigt wurden in den USA. Das war vom Feinsten schlimmer als das, was man in Westdeutschland hatte. Also jeder, der auch nur als Kommunist gelesen wurde, würde man heute sagen. Also da gibt es natürlich auch das FBI und so staatliche Institutionen sind auch dabei. Aber schon Alexis de Tocqueville hat im 19. Jahrhundert ja schon geschrieben über die Demokratie in den USA, über die Tyrannei der öffentlichen Meinung. Wenn man die öffentliche Meinung aufwiegeln kann, da braucht man nicht so viel Staat. Das macht die Zivilgesellschaft, nicht wahr? Die Zivilgesellschaft kann nämlich ziemlich ungemütlich sein. Und darauf hat man sich, glaube ich, in den angelsächsischen Ländern besser verlassen. Ich komme nochmal auf die Geschichte mit dem Bürgerkrieg zurück und auch auf die Zahl der vielen Verhaftungen und Verurteilungen in den 50er Jahren. Das darf man, glaube ich, und sollte man noch nicht einmal in erster Linie im Zusammenhang mit dem KPD-Verbot sehen. Viele dieser Verfolgungen hatten mit der KPD gar nichts zu tun. Man muss überlegen, was wollte der Adenauer denn eigentlich mit dem KPD-Verbot? Dem ging es wahrscheinlich nicht so sehr um die KPD. Er hatte ein Hauptziel in den 50er Jahren, die Integration Westdeutschlands in den Westen. und einer Verhinderung eines neutralen Deutschlands. Denn die offizielle Propaganda der SED in der DDR und der UdSSR war ja, wir sind gegen die Spaltung Deutschlands, bis 1945 war das in der Politik, wir sind gegen die Spaltung Deutschlands, wir wollen ein neutrales Gesamtdeutschland. Da gibt es immer wieder Vorstöße, immer wieder Vorschläge, die auch Anklang finden, zum Teil in Teilen der Öffentlichkeit, auch bei konservativen Leuten, bis hin zu Liberalen wie Rudolf Augstein vom Spiegel, der ein Buch geschrieben hat, Deutschland ein Rheinbund. Das heißt, das ist ein Rheinbund, da gibt es nur so ein paar Staaten, so ein paar Länder im Westen. Das ist aber nicht mein Deutschland ist Rudolf Augstein, ich will ein Gesamtdeutschland haben. Und da das aber nun besetzt ist, Deutschland, von zentral von den USA und ihren Verbündeten und der Sowjetunion, kann das ja nur ein neutrales Gesamtdeutschland sein. Und da war Adenauer strikt dagegen, weil er sagte, wenn das so ist, dann wird das dazu führen, dass die USA irgendwann dieses Interesse an Europa verlieren, Isolationismus, wie heute Trump, sich zurückziehen und dann kommen die Sowjets. Er hat eine panische Angst gehabt vor dem Vordringen der Sowjetunion über die Elbe hinaus. Er hatte nicht so sehr Angst vor einer kommunistischen Revolution von der kleinen KPD und der Führung von Max Weimann da durchgeführt, die vielleicht mit der roten Fahne da Bonn stürmen, das ist alles Quatsch. Aber er hatte Angst, dass Neutralismus Platz greift und das Hauptziel seines Angriffs war in dieser Zeit die Friedensbewegung. Und es gab eine starke Friedensbewegung, es gab eine Volksbefragung, die von neutralistischen Organisationen, in denen nun wieder Kommunisten eine große Rolle spielten, in Gang gesetzt wurden, nämlich für eine sofortige Wiedervereinigung. Sein Kampf kämpfte für die Spaltung Deutschlands für eine bestimmte Zeit. Seine Idee war ja, wir müssen so stark werden, dass wir mit amerikanischer Hilfe die Sowjets zurückdrängen können. Dafür müssen wir im Westen integriert sein. Der Hauptfeind ist der Neutralismus. Und unter den Bewegungen ist die Friedensbewegung der damaligen Zeit für ihn der Hauptfeind gewesen. Und das hat er natürlich gewusst, dass das organisatorische Gerüst dieser Friedensbewegung durchaus verknüpft ist mit dem organisatorischen Gerüst der KPD, auch wenn sie keine Massenpartei mehr war. Ein Apparat hatte sie noch. Der Apparat wurde natürlich auch aus der DDR finanziert. Es wäre ja blöd gewesen, wenn sie dort kein Geld bekommen hätten. Und es ging ihm darum, die Friedensbewegung zu zerschlagen und diesen organisierten Kern KPD zu zerschlagen. Das war dann doch sinnvoll. Das so erkläre ich mir sein rabiates Vorgehen gegen die KPD. Also er hätte auch sagen können, das ist eine Sekte. Ja. Aber eine Sekte mit Apparat ist natürlich was anderes als eine Sekte ohne Apparat. Also das, was du erzählst, wird auch nochmal deutlich im Teil 1 dieser Folge mit Paul Schnittger, der sehr anschaulich berichtet, wie so die Aktion der Friedensbewegung in den 50er Jahren, in seinem Beispiel in Essen, dann eigentlich organisiert waren. Und dass tatsächlich die Friedensbewegung, genau wie du sagst, nicht massenweise aus Kommunisten bestand, dass aber an bestimmten Stellen, aber das organisatorische Gerüst tatsächlich stark von kommunistischen Kräften oder auch aus der FDJ vorher dominiert wurde. Diese Zeit, die du beschreibst, Neutralismus, das ist ja auch die Zeit der sogenannten Stalin-Note, glaube ich. Ne? Also es gab ja das Angebot Das war die Stalin-Note von 1952 und es gab immer solche Vorschläge. Dann gab es mal den polnischen Außenminister Rapacki, der auch eine neutrale Zone vorgeschlagen hat. Es kommt immer wieder Vorschläge, immer wenn die Bundesrepublik einen Schritt, die Bundesrepublik hat sich ja nur allmählich in den Westen integriert. Nicht? Das Hauptereignis war natürlich die Gründung der Bundesrepublik selbst. Das war die erste Spaltungsmaßnahme. Dann erst gründet sich die KPD, BRD, Grundgesetz im Mai 1949, Gründung der Deutschen Demokratischen Republik im Oktober 1949, Gründung der BRD mit Hilfe des Grundgesetzes im Mai 1949, dann 5 Monate später erst im Oktober 1949 Gründung der DDR mit einer eigenen Verfassung, die auch eine ganz liberale Verfassung war und nicht als Verfassung nur für Ostdeutschland gedacht war, sondern als eine Verfassung für Gesamtdeutschland. Dann kommt die nächste Entscheidung. Schon im November tritt die Bundesrepublik dem Ruhrstatut bei. Ruhrstatut hat als Kern eine Behörde, die Ruhrbehörde, die die deutsche Montanindustrie unter die Aufsicht der USA, der Benelux-Staaten, Frankreichs und Großbritannien stellt. Und jetzt entschließt sich gegen den wütenden Protest der SPD, Adenauer dazu, dass die Bundesrepublik dieser Ruhrbehörde beitritt. Das heißt, eine Behörde, die international die deutsche Montanindustrie kontrolliert, tritt die Bundesrepublik bei. Sie integriert sich also in eine internationale Institution. Dann haben wir schon ab 1950 die Vorbereitung der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft, einer europäischen Armee, Zustimmung von CDU, FDP und ihrer Verbündeten. Die scheitert 1954, weil die französische Nationalversammlung nun Nein dazu sagt. Anschließend tritt man in die NATO ein. Also wir haben einen allmählichen Westabmarsch der Bundesrepublik und die Neutralisten versuchen das zu verhindern. Und Adenauer versucht, die Neutralisten zu vernichten. Ja, 1956 wird es dann aber ausgesprochen, das KPD-Verbot schließlich, nach einem langen Prozess mit vielen Aufs und Abs auch. Wie ist das eigentlich? Wie kann man sich die KPD-Arbeit in der Illegalität eigentlich vorstellen? Also wie haben die Kommunisten sich weiter organisiert? Wie fand überhaupt noch Parteileben statt? Was gibt es darüber zu wissen? Das dürfte regional unterschiedlich gewesen sein. Auf dem flachen Lande weniger als etwa im Ruhrgebiet oder in Hamburg. Man muss sagen, die Partei hat sich ja auch einigermaßen schon auf die Illegalität vorbereitet. Man wusste, es kommt. Ich habe vorhin ja schon erzählt, dass schon ab 1951 spätestens so eine zweite illegale Struktur in die legale KPD eingebaut wurde. Für den Fall, wenn die offizielle Partei abgeräumt ist, dass dann noch Genossen in der zweiten Reihe sind, die dann zum Teil auch illegal hier gelebt haben. Natürlich mit dem großen Vorteil, dass auf nebenan ein sozialistischer Staat war und man über die grüne Grenze dann auch einen Transfer machen konnte. Es hörten damit, merkwürdigerweise, gibt es wenig seit 1956, seit dem KPD-Verbot, gibt es weniger Verurteilungen von Kommunisten als vorher. Denn wenn die KPD illegal ist, gibt es ja keine Kommunisten mehr. Also ich kann schlecht jemanden anklagen, dass er Mitglied einer Partei ist, die es nicht mehr gibt. Da müssen wir erstmal nachweisen, dass er da noch drin ist. Es gibt einige spektakuläre Verurteilungen, verbunden manchmal auch mit einer spektakulären Flucht, zum Beispiel Jupp Angenfort, ein bekannter Funktionär. Aber die Hauptmasse der Verurteilungen kommt vorher, während der Zeit der aktiven Friedensbewegung, wo die Kommunisten offen auftreten und leichter zu fangen sind natürlich. Jetzt haben wir natürlich noch Mitglieder. Die Zahl der Mitglieder geht stark zurück. Man sagt, das sind ja alles Dinge, da gibt es nichts. Da gibt es ja keine Statistiken, die irgendwo rumliegen. Das sind Schätzungen. Man sagt, dass von dieser Partei von 300.000 1947 am Ende 1968, als die DKP gegründet wurde und die illegale KPD aber noch bestand, dass es dann noch 6.000 Mitglieder gab. Da muss man sich vorstellen, das sind ein paar passive Mitglieder, das sind ein paar Kader. Und wer lange genug, wie ich, an einem Ort lebt, hier in einer Gegend, die Marburg, die in 50er Jahren ja nicht gerade von Kommunisten gewimmelt hat, und sich ein bisschen umsieht, der weiß, was damals war. Da gab es so ein, zwei Genossen, die haben ihre Stubenversammlungen gemacht, so nannte man das bei sich zu Hause. Die haben dann sehr darauf geachtet, dass sie in Gewerkschaften verankert blieben. Die hatten gewerkschaftliche Funktionen, Betriebsräte, Betriebsratsvorsitzende. Die haben in Bündnissen gearbeitet. Und es gibt ja auch noch die Friedensbewegung, die kommt ja dann auch wieder bei neuem Anlass. Die KPD ist verboten 1956, aber ab 1957 haben wir eine neue Friedensbewegung gegen die atomare Bewaffnung der Bundeswehr. Wird zunächst einmal von bürgerlicher Seite initiiert, Göttinger 18, Physiker, dann die Bewegung Kampf dem Atomtod, dann ab 1960 in England, danach bei uns in der Bundesrepublik auch die Ostermarschbewegung. Das sind alles Bewegungen, in denen die nicht von Kommunisten gegründet wurden, sondern von Sozialdemokraten und Bürgerlichen. Und das Geschick der Partei bestand und auch das Verdienst war, dass sie eben in helfender Funktion einfach mitgemacht haben. Dann gibt es auch noch Organisationen, so in Zweigorganisationen der Arbeiterbewegung. Wir haben die Naturfreunde Jugend. Und da sind immer Kommunisten mit dabei. Da kommt natürlich Geschrei, sind die vielleicht unterwandert. Wenn einer nicht in der SPD war, dann war er wahrscheinlich Kommunist. Weshalb sind wir sonst bei Naturfreunden, so ungefähr. Das ist ja auch eine der Funktionen des KPD-Verbots gewesen, dass man nach links sagt, hier ist die SPD, das ist die Linke. Und alles, was nicht in der SPD ist und nicht bürgerlich, kann ja nur kommunistisch sein. Ja, ich dachte gerade, mein Vater hat mal erzählt, der kommt aus einem kleinen Dorf in Schleswig-Holstein. Hm. Da ist dann später die Deutsche Friedensunion angetreten. Ja. Also, und er hatte in dem Dorf eine Stimme. Und da hieß es, das ist der Kommunist des Dorfes. Ja, eindeutig. Der wählt die Deutsche Friedensunion jetzt. Ja, mit der Deutschen Friedensunion, das ist natürlich wieder eine. Also, jetzt habe ich erstmal gesprochen von pazifistischen, radikaldemokratischen Organisationen, Bewegungen, in denen Kommunisten einfach bescheiden mitgemacht haben und also fleißige Leute ja meistens waren und auch ein bisschen was ihre Prioritäten auch im Privatleben ein bisschen anders gestellt haben, nämlich erstmal viel Zeit auch ihres Privatlebens abgezweigt haben für solche Tätigkeiten, haben die dann auch eine gewisse nützliche Funktion gehabt. Daneben gibt es natürlich dann auch in der Zeit auch schon sehr interessante Versuche von Eigengründungen, die, bei denen Gelder aus der DDR eine Rolle spielen, Mitglieder aus der BRD eine Rolle spielen und von denen aus dann die nicht-faschistische Mitte der Bundesrepublik dann auch beeinflusst wurde. Es entsteht zum Beispiel 1955 eine Studentenzeitung in Hamburg. Diese Studentenzeitung heißt Studentenkurier. Zwei Jahre später heißt sie konkret, gibt es bis heute noch. Und der damalige Herausgeber, ein gewisser Röhl, hat Erinnerungen geschrieben, in denen er uns sehr selbstgefällig erzählt, dass das Geld aus der DDR kam. Kann ich nur sagen, Geld war gut angelegt, nicht? Dann wurde ein Verlag, der offensichtlich wirtschaftlich nicht mehr richtig lief, der wurde dann aufgekauft. Das war der Paul Rubenstein Verlag. Und das war dann der Verlag, in dem nun, das war eigentlich der Verlag der intellektuellen außerparlamentarischen Opposition der Bundesrepublik. Dort erschien zum Beispiel, erscheint bis heute noch, erschienen die Blätter für deutsche internationale Politik, die dann Anfang der 60er Jahre dann von einer wacher werdenden intellektuellen Schicht dann immer mehr zur Kenntnis genommen wurden. Ja, das, und wer das gemacht hat, die organisiert hat, ist der wenig Bekannte und hat auch sehr großen Wert darauf gelegt, dass er nicht bekannt wird. Paul Bernhard Neuhöfer gewesen, ein Mann, der, ich weiß nicht, ob er in der KPD war oder nicht in der KPD war, ich nehme an, er war in der KPD, der aber irgendwie ab Anfang der 50er Jahre nicht mehr in der KPD gearbeitet hat, aber eine große Rolle gespielt hat in der Organisation der Volksbefragung gegen die Wiederbewaffnung und dann den Paul-Rugenstein-Verlag aufgebaut hat. Und in diesem Sektor der pazifistischen Linken unter kommunistischem Einfluss eine ähnliche Rolle gespielt hat wie in der Weimarer Republik Münzenberg. Ja, der berühmte Medien. Ja, nicht? Also natürlich alles wie in der Bundesrepublik alles viel kleiner, ist ja nun klar. Und da haben wir dann die Blätter, den Paul-Rugenstein-Verlag, die Blätter für deutsche internationale Politik. Wir haben konkret, und es wächst ja inzwischen in der Bundesrepublik eine neue Schicht heran. Früher hat man gesagt, sagt man heute noch, die beiden Hauptklassen, die Kapitalistenklasse, ist die Arbeiterklasse. Gut, ist ja richtig. Dann gibt es die Zwischenklassen, das sind die Kleinbürger. Da sagt man, sie verschwinden oder sie verschwinden nicht, weiß nicht, sind sie. Ja, und dann ist eine neue Massenschicht entstanden in der Bundesrepublik, die Intelligenz. Und diese Intelligenz wird immer einflussreicher in der Bundesrepublik. Und die SED und auch dann ihre Helfer in der KPD haben eine sehr kluge Intelligenzpolitik gemacht, indem sie Medien dafür bereitgestellt haben. Auch das war kommunistischer Einfluss in der Bundesrepublik. Ganz wichtig aber natürlich in den Betrieben. Und als dann 1968 die DKP begann, waren, ich habe mit einem und anderen gesprochen, von diesen damals noch recht jungen Leuten, in den Betrieben, in Gewerkschaften und so, die sagten, blöd, das ging doch so schön, wir waren doch überall in Bündnissen, alle wussten, wir sind Kommunisten, keiner konnte es beweisen, wir hatten in diesem Bündnisbereich unseren Einfluss und wir waren geschätzt als Kollegen, alle wussten, dass wir nicht in der SPD sind, also sind wir in der KPD, wir haben es nicht bestätigt, wir haben es nicht bestritten und wir haben gute, feste Bündnisstrukturen gehabt. Jetzt gibt es die DKP und jetzt müssen wir sagen, wir sind in der DKP, um Gottes Willen, dann reden die ja nicht mehr mit uns. Da ist wirklich eine besondere Kultur auch kaputt gegangen Ende 1968. Das ist ganz interessant, dass du es ansprichst, weil dazu wollte ich auch noch kommen. Also diesen Aspekt hatte ich gar nicht so drauf, also dass man das auch so betrachten kann, dass natürlich auch eine Kenntlichmachung damit irgendwie einhergeht. Es war ja dann so, dass 68 dann nach 12 Jahren KPD-Verbot, wobei das KPD-Verbot besteht ja weiter, also bis heute juristisch gesehen. 1968 wurde aber die DKP neu konstituiert, wie sie sagt. Ja. Die Formulierung wurde Wert gelegt. Das war ja auch ein Ergebnis von Verhandlungen mit dem Osten, nicht nur sicher, ne? Heißt es jedenfalls. Und es war in der kommunistischen Bewegung durchaus ja auch umstritten. Also ich habe auch noch alte KPD-Mitglieder kennengelernt, die mir gesagt haben, sie hätten lieber eine Wiederzulassung der alten KPD gesehen. Auch das gab es. Und manche sind ja auch deswegen erst nach Zögern in die DKP später eingetreten. Ja, ja. Manche gar nicht. Wie gesagt, die KPD bleibt bis heute juristisch illegal. Und das wollte ich mit aufnehmen. Der DKP wurde nach der Gründung immer mal wieder vorgeworfen, eine sehr verfassungskonforme Sklavensprache zu sprechen und aus taktischen Gründen möglichst harmlos daherzukommen. Nicht nur von Ultralinks, sondern auch teilweise von anderen Kräften. Das wurde dann gemutmaßt, naja, das machen die, um einem erneuten Verbot zu entgehen. Was aber auch dann so die Kritiker politische Ungenauigkeiten und Schwächen zufolge hatte. Was würdest du zu diesem Vorwurf sagen? Habt ihr da eine Sklavensprache gesprochen und sozusagen dem Revisionismus, wie es gern so heißt, Tür und Tor geöffnet? Naja, also diejenigen, die der DKP damals Sklavensprache und Revisionismus vorgeworfen haben, die sind heute Leiter des Instituts für eine liberale Moderne, waren damals wahrscheinlich beim KPW und befürworten einen neuen Kalten Krieg. Die sind bei den Grünen gelandet oder in sonstigen, also davon halte ich überhaupt nichts. Nicht, weil ich die nicht mag, das tue ich sowieso nicht, das ist ja wahr, aber das ist alles Unsinn. Das ist ultralinkes Geschwätz von Leuten, die halt nicht mehr ultralinks sind, auch nicht mehr links sind. Das haben kompliziertere Prozesse stattgefunden, so kann man sagen. Es ging ja dann, wir haben eine eigentlich funktionierende kleine kommunistische Partei in der Illegalität, die auch einen gewissen Einfluss hat. Und da gibt es nun drei Richtungen oder drei Orientierungen. Das eine ist die kämpferische, da ist der nun der Genosse Max Reimann, der sitzt im Exil in Ost-Berlin, ist jetzt auch schon Anfang 70. Und der ist der Ansicht, ja, wir müssen das KPD-Verbot stürzen. Die Arbeiter müssen das KPD-Verbot stürzen. Die Arbeiter sind aber gerade mit ihren Abzahlungen, ihrer Raten beschäftigt. Also das sind sie eigentlich nicht so sehr leidenschaftlich dafür. Aber er ist der Ansicht, das KPD-Verbot muss fallen. Und dann gibt es jüngere Funktionäre, auch vom Jahrgang 29, die sagen, na gut, jedes Jahr zum Jahrestag des KPD-Verbots hält nun der Max Reimann in der einen oder anderen Weise mal eine Rede und sagt, das KPD-Verbot muss fallen, aber es fällt nicht. Aber wir wollen gerne Politik machen, wir wollen nicht da in der DDR rumsitzen. Die hocken ja auch nicht nur in der DDR rum, die reisten auch hier mal rum und wurde auch mal geschnappt. Kamen einige Leute auch ins Gefängnis, aber die merkten, es muss ein Neuanfang sein. Und das sind schon mal zwei Richtungen, die miteinander im Streit waren. Auch nur Generationen, der eine ist Jahrgang 97, der andere Jahrgang 29. Da gibt es wahrscheinlich einige verschiedene Wünsche. Und dann schlägt dazwischen etwas, womit nun kein Mensch gerechnet hat, 66 große Koalition. Es gibt nun Leute am linken Flügel der SPD, die da nicht mehr mitmachen wollen. Es gibt dann auch Leute aus dem SDS, die haben inzwischen Examen, können nicht ewig Deutscher Studentenbund sein. Es kommt so die Idee, dass man vielleicht jetzt die Oppositionskräfte gegen die Große Koalition in einer neuen Partei zusammenfassen könnte. Und dann spielt Marburg so eine gewisse Rolle, die Arbeitsgemeinschaft Sozialistische Opposition. Es gibt ein sozialistisches Zentrum in Frankfurt. Und da wird man wieder nervös bei der SED und sagt, was ist denn da los? Wir haben doch da unsere illegale KPD. Wir sind doch jetzt die Opposition links von der SPD. Jetzt kommen da diese jungen Linksradikalen. Das ist ja, stellt ja eigentlich unser Monopol in Frage. Jetzt werden die auch noch eingeladen, die Kommunisten, zu einer großen sozialistischen Konferenz Anfang Februar 1968 nach Offenbach und sagen, wir machen hier eine einheitliche Partei, wir sind keine Antikommunisten, ihr dürft mitmachen, wir machen jetzt was Neues zusammen. Und die KPD schickt dann auch ihre Funktionäre zu diesen Konferenzen. An einer von denen habe ich auch mal teilgenommen. Das sind Kommunisten, das sind Linkssozialisten und versuchen das auszutesten, wie man eine gemeinsame Partei machen kann. Dann findet diese große Konferenz in Offenbach statt. Und man denkt, und es wird auch schon ein kleines Büro in Frankfurt eingerichtet, um diese neue Organisation vorzubereiten. Und dann haut was dazwischen. Ich glaube, am 3. Februar war die Konferenz und ein paar Tage später, sagen wir am 8. Konferenz, tauchen plötzlich in Frankfurt auf der Straße Leute auf und verteilen Flugblätter. Nämlich das Entwurf des Programms der Kommunistischen Partei Deutschlands, KPD. Darunter Herbert Mies. Verteilen das, kommt sofort die Polizei und sperrt sie ein. Und für uns, also ich gehörte dann zu den anderen, zu den paar Leutchen, die da auch gern da mitgemacht hätten bei der neuen Partei, war das ein ziemlicher Schreck. Wir hatten ja gerade noch mit denen zusammengesessen, wir machen zusammen einen Haufen und jetzt meldet ihr euch und sagt, ja, wir machen alleine. Und das war, damit platzte eigentlich schon die Idee, dieser kurzfristige Versuch, eine neue Partei auf die Beine zu stellen. Aber der Staat hat auch was gesagt. Aber du warst damals auf Seiten dieser Gruppierungen. Erstens spielte ich da die Rolle eines Teilnehmers. Ich hatte keine aktive Rolle. Ich latschte da eben mit, deshalb kann ich drüber erzählen. Nicht? Und ich gehörte zu den vielen, die sagten, wir haben vielleicht eine Möglichkeit. Unter den wenigen, die überhaupt sowas nachgedacht hatten, gehörte ich zu den vielen, die sagten, ja, also man könnte jetzt einen Neustart machen. Und natürlich zusammen mit den Kommunisten und natürlich unter große Befürworter und die Galionsfigur dieser kleinen Bewegung war Wolfgang Abendroth. Abendroth wollte immer die Einheit der Arbeiterbewegung, die Einheit der Linken. Und jetzt hat er nochmal die Chance gesehen. Fangen wir nochmal an. Und da muss aber auf jeden Fall, also ohne Kommunisten mache ich das nicht. Und da müssen auch die radikalen Studenten dazu. Aber die radikalen Studenten, die waren ja inzwischen ja ultra-radikal, Cohn-Bendit und folgende, die wollten natürlich da nicht mitmachen. Aber da ein paar andere, so ein paar, also es schien sich was zusammenzubrauen. Aber die KPD sagte dann plötzlich, ne, wir machen doch lieber unseren eigenen Verein weiter und wir verteilen mal unser neues Programm. Und dieses Programm war nun allerdings wirklich sehr unterschiedlich zu dem revolutionären Programm der 50er Jahre. Also ich würde sagen, es war nicht so großmäulig. So, und da stand drin, ja, da gibt es das Grundgesetz und wir stehen auf dem Boden des Grundgesetzes. Und ich wüsste als Kommunist auch nicht, weshalb man nicht auf dem Boden des Grundgesetzes stehen soll. Natürlich die von der APO, also von Linksradikalen, also die Gefolgschaft von Rabel und Cohn-Bendit, die hielt das für revisionistisch. Während die halt gesagt haben, na gut, fangen wir mal an mit dem Grundgesetz und sehen wir zu, wie wir den Sozialismus entwickeln. Das war eigentlich alles. Jetzt haben wir schon wieder, haben wir so ein paar Leute, also haben wir die Linksradikalen, die sind halt Linksradikalen, so wie sie heute grün sind, nicht? Die sind halt immer da. Dann gab es noch die illegale KPD, dann gab es noch die illegale KPD. Und die illegale KPD hat nun versucht, die Anweisung von Max Reimann umzusetzen und das KPD-Verbot zu stürzen, indem sie Flugblatt verteilt und sagt, so, wir sind wieder da. Kommt nun auch noch der Staatsapparat. Der Staatsapparat sagt, ne, geht aber nicht, jetzt sperren wir euch erstmal ein. Das haben sie also den Herbert Mies und einige andere eingesperrt. Und dann hatte er seinen Justizminister Gustav Heinemann, der kannte sich ja aus in Kommunistensachen. Erstens hat er den ersten Berufsverbotserlass von 1950 zusammen mit Adenauer unterschrieben als CDU-Innenminister. Zweitens hat er Kommunisten vor Gericht vertreten, das hat er auch wieder gemacht, war Anwalt. Und drittens war er jetzt Justizminister und der bestellt nun, oder wahrscheinlich hat die illegale KPD um Gespräch gebeten im Justizministerium, was weiß ich, bestellt die zu sich und sagt, ja, das geht aber so nicht, es sei doch verboten. Und ich kann nun als Justizminister nicht sagen, eine verbotene Partei ist nicht verboten, das geht nicht. Und deshalb geht nicht. Ja, und? Nichts, ja. Und dann sind sie wieder entlassen worden aus dem Gespräch. Und dann gab es einen sehr klugen Juristen in Gießen, Helmut Ritter. Der hat, einer der Bürgerlichen, der hat auch ein paar Vorschläge gemacht. Es gibt inzwischen einen Initiativausschuss zur Wiederzulassung der KPD. Da war Ritter drin, da war Abendroth drin. Und die wollten das KPD-Verbot aufheben. Und der Ritter hat einen intelligenten Vorschlag gemacht. Er sagte, ja, also einfach Flugblätter verteilen und geht wohl nicht. Und irgendwelche Massen, die da das KPD-Verbot zerschlagen, gibt es auch nicht. Macht's doch anders. Die KPD ist verboten 1956. Das Gericht hat beschlossen, ihr seid verfassungswidrig. Was das Gericht beschlossen hat, dagegen kann man nichts mehr machen. Das ist dann einfach hat Verfassungsrang. Es hat dann nun gar keinen Sinn, dass er euch dauernd euch hinstellt und sagt, dass das Verbotsurteil von 1956 verfassungswidrig ist. Das könnt ihr erzählen, dann könnt ihr auch zu Zeugen Jehovas gehen. Das ist egal. Dann ändert sich nicht. Ihr könnt es ja mal anerkennen, das Urteil. Ihr könnt sagen, ja, wir sind als verfassungswidrig verboten worden. Was ist denn da verboten worden? Da ist verboten worden, die KPD des Jahres 1956 im August. Die war verfassungswidrig. Ob wir das für verfassungswidrig halten oder nicht, wir als KPD, spielt keine Rolle. Sie ist verfassungswidrig. Da steht sogar drin, sie ist aufgelöst. Es gibt uns eigentlich gar nicht mehr. Rein juristisch. Der Witz ist nur, es gibt uns aber doch. Denn immer wieder ist die Partei aktiv und sie hat auch immer wieder Veröffentlichungen gemacht aus Illegalität heraus. Jetzt könnte es ja sein, dass die Partei in die Illegalität sich gewandelt hat. Dann müsste doch jetzt jemand mal einen Antrag beim Bundesverfassungsgericht stellen, in dem festgestellt wird, erstens, ob es die KPD noch gibt, die ihr verboten habt, und zweitens, ob, wenn es noch gibt, ob die noch verfassungswidrig ist. Vielleicht ist sie inzwischen völlig verfassungskonform. Das ginge also, man müsste also einen Weg finden, das Bundesverfassungsgericht zu veranlassen, den Fall nochmal aufzurollen. Nicht das Gericht zu tadeln aus dem Jahr 68. Aber wenn die Wirklichkeit sich verändert hat, muss man die Wirklichkeit wieder überprüfen, ob es verfassungswidrig ist. Und da passt natürlich dieser Entwurf des KPD-Programms, der da auf den Straßen von Frankfurt verteilt wurde, ganz gut rein. Da kann man ja lesen, ach, da ist ja noch, die Partei ist ja noch da und die hat einen Programmentwurf, der ist aber doch gar nicht verfassungswidrig. Da steht ja so ein Grundgesetz und Menschenrecht, Mensch, ist ja toll. Können wir denn eine solche, das müsste doch mal geprüft werden, sagte Helmut Ritter. Da haben wir noch, da kommt jetzt wieder der Justizminister. Den interessiert der Fall immer noch. Der hat in einer juristischen Fachzeitschrift, hat er plötzlich Gesichtspunkte einer Beurteilung des KPD-Verbots veröffentlicht, wo er dann aufgeschrieben hat, unter welchen Gesichtspunkten nun vielleicht auch und wie das alles zu machen wäre. Und da fährt nun der Ritter dem furchtbar übers Maul und sagt, das ist nicht Aufgabe eines Justizministers, einer Partei vorzuschreiben, wie sie sich zu organisieren hat. Sondern geht vor das Bundesverfassungsgericht, seht zu, dass was kommt. Und das wäre doch eine wunderbare Sache, wenn das Bundesverfassungsgericht feststellt, jawohl, wir haben euch zu Recht 1968 verboten. Aber jetzt, 1956 verboten, aber jetzt 1968, klar. Diese Partei, die wir verboten haben, 1968, die gibt es nicht mehr, die haben wir aufgelöst. Es gibt aber schon wieder eine Partei, die heißt auch KPD und die hat auch einen Programmentwurf und auch einige Äußerungen, ja, die ist nicht verfassungswidrig. Ja, gut dann. Das war der Vorweg, der Weg, den Helmut Ritter nun vorgeschlagen hat. Leider, und da war er bis zu seinem Ende seines Lebens sehr böse darüber, ist die illegale KPD und dann auch ihre Patenpartei, die SED, ihm nicht gefolgt, sondern sie hat gekugelt mit dem Heinemann. Und wenn man jetzt diese Verhandlungen mit Heinemann und was da vorne und hinten läuft, zusammennimmt, lief das darauf hinaus, dass der Heinemann sagte, seid doch nicht blöd, KPD sind drei Buchstaben, ich bin verboten. Jetzt machen wir mal den ersten Buchstaben, D nach vorn, dann heißt es DKP. Ha? Wäre das nicht auch eine Lösung? Das haben sie dann gemacht, ne? Und das war das Unglück, sagt Helmut Ritter. Dann ist nämlich Folgendes passiert. Da wurde die DKP als DKP nicht behelligt. Und damit beginnt die Geschichte der Berufsverbote. Es wird dann festgestellt, sie haben eine DKP. Es ist nirgends beantragt worden, dass sie als verfassungswidrig zu verbieten ist. Also ist sie jetzt nicht verfassungswidrig, aber sie hat ja Mitglieder. Und jetzt gucken wir uns mal an, was macht diese Partei denn von vorn bis hinten? Wir erklären einfach mal das, was die Partei macht, nicht als verfassungswidrig, denn dazu bräuchte man das Bundesverfassungsgericht und da liegt kein Antrag vor, aber wir erklären es als verfassungsfeindlich und damit sind auch die einzelnen Mitglieder verfassungsfeindlich. Und dann stellen wir plötzlich vor, wir haben ja auch Beamtengesetze, die gibt es schon ganz lange, wo schon immer drinsteht, der Beamte darf nicht verfassungsfeindlich sein. Also müssen wir, dann müssen wir also Bewerber um den öffentlichen Dienst, die in einer verfassungsfeindlichen Organisation sind, die müssen wir rausschmeißen, raushalten. Sagt Helmut Rüder, das habt ihr euch damit eingehandelt. Und somit beginnt die Geschichte der Berufsverbote, also die Geschichte des Nichtverbots der DKP, aus ostpolitischen Gründen, haben wir noch gar nicht drüber geredet, ist zugleich die Geschichte des Anfangs der Berufsverbote. Da gibt es natürlich diesen Krimi im Hintergrund, der so gerne erzählt wird, dass wir ja nun, die Sowjetunion will die Anerkennung der DDR als eigenständiger Staat. Willy Brandt will eine neue Ostpolitik, weil er sagt, eine neue Ostpolitik öffnet uns die Tür nach Osten. Da kriegen wir auf diese Weise dann doch nochmal die Wiedervereinigung. Also beide wollen die neue Ostpolitik. Sowjetunion sagt, ja, aber wir werden nicht einen Vertrag mitmachen mit dem Staat, der unsere Bruderpartei verbietet, indem es eine kommunistische Partei gibt, die verboten ist. Also beschafft mir mal eine kommunistische Partei. Und da gibt es einen ehemaligen Kommunisten, Bauer, Leo Bauer, der inzwischen SPD ist, der vermittelt Gespräche über die IKP und so kommt noch ein diplomatischer Deal zustande. Aber das sind so Hintertreppengeschichten. Die Logik der Geschichte ist eine andere gewesen. Es gab eine intakte kommunistische Partei in der Illegalität und es gibt dann eine Partei, die nicht die intakte kommunistische Partei in der Illegalität ist, sondern die DKP, die in ihrer sozialen Zusammensetzung sich sehr schnell ändert. Die alte KPD war eine Arbeiterpartei. Jetzt haben wir die Bewegung von 68. Und aus der Bewegung von 68 strömen massenhaft Leute in die DKP rein. So ein Exemplar bin ich. Und so ist plötzlich die DKP eine Doppelpartei. Einerseits eine Arbeiterpartei und andererseits eine intellektuelle Partei. Die Intellektuellen werden, was den öffentlichen Einfluss angeht, immer wichtiger. Die SPD wird nervös. Und sagt, jetzt haben wir doch gerade für den Willy Brandt die Intelligenz gewonnen in den 60er Jahren. Jetzt laufen die zum Kommunisten. Wäre vielleicht ein Berufsverbot nicht schlecht. Und so beginnt dann auch schon auf dem Höhepunkt des Einflusses der DKP Anfang der 70er Jahre, als sie plötzlich Massenzustrom hat, beginnt auch schon das Ende mit den Berufsverboten. Die nun eine der logischen Folgen ist der eigentümlichen Zustände, unter denen die DKP entstanden ist. Ja, und zu den Berufsverboten vielleicht an dieser Stelle haben wir ja auch schon mal eine Folge veröffentlicht. Können wir hier nochmal empfehlen an der Stelle mit Silvia Gingold und Kerem Schamberger. Ja. Könnt ihr mal nachhören. Ja. Mhm. Genau. Ja, Schorsch, welche Auswirkungen hatte denn eigentlich das KPD-Verbot auf die spätere politische Linke in der BRD? Also kann man sagen, das war der Beginn einer antikommunistischen Hegemonie in der BRD oder... Ja, vielleicht kann man auch sagen, der Antikommunismus, der hat schon in den Kinderschuhen gesteckt oder ist ein Geburtsmerkmal. Also der Beginn BRD. Einer antikommunistischen Hegemonie war es bestimmt nicht, denn wir haben eine antikommunistische Hegemonie spätestens seit dem 30. Januar 1933. Seit dem 30. Januar 1933 ist der Antikommunismus Staatsdoktrin und er wird dann etwas veredelt nach 1945 als Totalitarismus-Theorie. Dass man sagt, naja, der Kommunismus ist natürlich böse, aber die anderen sind auch nicht gut. Und deshalb sind wir ein Staat der Mitte, nicht wahr? Und deshalb haben wir Rechtsextremismus und Linksextremismus. Das war die Staatsdoktrin. Und so funktioniert auch die Verbotspolitik, denn die KPD ist ja nicht die erste Partei gewesen, die verboten worden ist, sondern 1951 wird schon die Sozialistische Reichspartei verboten. Die war sehr stark in Niedersachsen, saß auch im Bundestag, hat ein paar Abgeordnete. Und das war natürlich eine Partei alter NSDAP-Kader. Und die wurden ganz, ganz schnell verboten. Und da hat dann der zuständige Innenminister wohl oder Justizminister im Bundestag dann zu den kommunistischen Abgeordneten, die es damals im Bundestag gesagt hat, so, meine Herren und Damen und Herren, jetzt sind Sie dran. Das ist hegemonial ist nicht nur der Antikommunismus, sondern hegemonial ist die Totalitarismus-Theorie und ein Teil dieser Totalitarismus-Theorie ist der Antikommunismus. Durch das Bundesverfassungsgerichtsurteil von 1956 ist ja eine Partei verboten worden, von der Wolfgang Abendroth, der damals in der SPD war, gesagt hat, naja, die waren ja schon tot. Die waren ja schon tot. Das ist zwar so, aber eine tote Partei, die legal ist, ist was anderes als eine tote Partei, die illegal ist. Denn selbst wenn sie jetzt, sie wäre weiter ausgetrocknet, auch ohne das Verbot, zweifellos weiter ausgetrocknet, denn der Aufschwung ging ja weiter und die SPD musste ihre ganzen Häutungen noch hinter sich haben mit Godesberger Programm und solche Dinge. Das waren höchst interessante Prozesse. Und wenn man jung war, und ich war auch in der SPD, dann fand man das sehr interessant, was die SPD da macht. Das musste erstmal durchexperimentiert werden. Da kommt doch kein Mensch auf die Idee, zu sagen, jetzt gehe ich erstmal beim Kommunisten, sondern ach, da gibt es den SDS und da gibt es die SPD, da ist auch ordentliches Gewimmel. Was will ich denn da mit so einem Messingschild, das irgendwo in Düsseldorf am Haus steht und da steht drauf, Kommunistische Partei Deutschland, sagt man, ja gut, auch gut, kann man vielleicht mal unter Denkmalschutz stellen. Aber natürlich, wenn da so eine Struktur ist, können gesellschaftliche Entwicklungen entstehen, wo plötzlich sich dann Linksbewegungen um diese alten Strukturen sich wieder ansammeln. Haben wir kurzfristig, vielleicht ist auch schon wieder zu Ende, in Österreich gesehen, ich meine die Kommunistische Partei Österreichs, ist nie verboten gewesen, ist ja auch lange Zeit nur noch so ein Gerüst gewesen. Aber da gab es verdienstvolle Genossinnen und Genossen, ja, die machten das, was die KPD immer gemacht hat, Kommunalpolitik, in dem Fall in Graz. Und dann hat sich dann irgendwann, zumindest in der Steiermark, es geht jetzt um das Bundesland Steiermark zunächst mal nur, um dieses Gerüst herum dann plötzlich ganz viel lebendiges linkes politisches Leben angesammelt. Jetzt schauen wir das schon in im zweiten Bundesland, nämlich in Salzburg. Auf Bundesebene funktioniert es noch nicht, vielleicht funktioniert es nie. Das heißt, eine legale kommunistische Struktur, links von dem offiziellen Parteiwesen, ist immer ein Angebot. Es wird mal genutzt, es wird mal nicht genutzt. Das muss man halt sehen, das ist eine Sache der gesellschaftlichen Entwicklung. In der Bundesrepublik gab es dieses legale Angebot nicht mehr, durch das Verbot der KPD. Und das bedeutete, so wie die CSU immer gesagt hat, rechts von uns darf es gar nichts mehr geben. So auch die SPD, links von uns darf es nichts mehr geben. Und diese Doktrin, dass links von der SPD es nichts mehr gäbe, hat damit ja durch das Bundesverfassungsgericht eine ganz starke Unterstützung gegeben. Und seitdem, also von seit 1956 bis 1988, galt eigentlich alles, was links von der SPD ist, ist kriminell. Das war die Kriminalisierung der Linken, die dann dann gibt es aber schon wieder ab 1960, 61, also wer so ein bisschen im Nanobereich der Politik sich umtut, weiß inzwischen, dass inzwischen ab Anfang 1960, 61 junge Leute in kleinerem Ausmaß, aber immerhin Kontakt zur illegalen KPD gesucht haben. Die fanden, da ist was interessant. Jetzt haben die eine Mauer gebaut in Ostberlin. Eine Mauer haben die gebaut. Ist ja ein Verbrechen. Ne? Sagt der Adenauer, das ist ein Verbrechen. Der Brandt sagt, das ist ein Verbrechen. Und wenn Adenauer und Brandt, die wir nicht leiden können, sagen, das ist ein Verbrechen, dann müssen wir mal gucken, wie stehen wir denn mal zu den Verbrechen? Da fällt uns erstmal auf, der Kapitalismus hat nicht diese Macht, das Verbrechen zu beseitigen. Und da gucken wir uns als nächstes mal an, was hinter der Mauer ist und sagen, ach, guck mal an, da gibt es ja nun also kein Bildungsprivileg, dann hohe Beschäftigungsquote der Frauen. Ja, also ich habe immer gehört, so dachten sich die jungen Leute, hinter der Mauer wohnt der Teufel, aber da wohnt gar kein Teufel. Ich sehe, der Westen kriegt die Mauer nicht weg, also auf der anderen Seite ist eine Macht, die stark ist. Und in dieser Macht, die stark ist, gibt es einige vorteilhafte Dinge. Und da kommen dann so junge Leute, auch aus den Betrieben und so, und das sind noch die alten Kommunisten, die werden dann plötzlich angeguckt, Opa, na was ist denn das da mit eurer KPD? Sagt er, KPD, ich bin doch so, was fragst du mich so blöd, aber du warst doch in der KPD. Ja, und wie ist denn das mit dem Kommunismus? Und da erzählt er denen das. Und dann, ja, gut. Und dann kommt 1968. 1968 wird eine Jugendorganisation gegründet, Sozialistische Deutsche Arbeiterbewegung. Und dann merkt man plötzlich, nach 12 Jahren ist... Was sagt man heute? Ja, was sagt man heute? Ist einfach die Grenze gefallen nach links hin. Und das wäre natürlich schneller und nachhaltiger geschehen, wenn nicht vorher dieses Parteiverbot gewesen wäre. So war eben ein mühsamer Prozess von 12 Jahren. einfach nur, weil noch ein bisschen Zeit ist, wie kann man sich eigentlich das Verhältnis dann, also nach Gründung der DKP, in den 70ern kam dann ja auch diese ganzen K-Gruppen auf, also manche nennen sie K-Gruppen, maoistische Gruppen, die waren auch unterschiedlich irgendwie in ihrer Programmatik und Zusammensetzung. Wie kann man sich da das Verhältnis vorstellen zwischen DKP? Feindselig. Also auch ich fand die DKP, auch ein bisschen komisch, ne? Weil, also ja, da war eine, ich war auch ziemlich linksradikal. Ich fand das Programm wirklich ein bisschen sehr friedlich. Und dann die DKP-Funktionäre, die hatten immer noch ein weißes Hemd um am Sonntag und an und einen Schlips um den Hals. Das hat man doch schon längst nicht mehr. Dann hatten die auch so ein ordentliches Familienleben, Frau und Kinder. Also das ist alles, was man eigentlich kräftig da abgelehnt hat. So ordentliche Leute. Auf Spieße hätte man da wohl gesagt. Ne? Und die anderen ließen das Hemd aus der Hose hängen und sprangen über Tische und Bänke und sagten, dort geht's zum Sozialismus. Das war viel reizvoller. Und zunächst mal war das also nicht so, war nicht so arg attraktiv, nicht? Bis man dann halt merkte, wie schnell diese Studentenbewegung da sich ja verlaufen hat. Das war ja dann, ab 69 war da ja eigentlich nichts mehr und die K-Gruppen waren da ja schon ein Verfallsprodukt und DKP war etwas sehr Kontinuierliches und wir hatten tatsächlich da unsere roten Großväter. Dabei waren das auch gar keine Großväter. Also wir hatten in Marburg so einen Werkzeugmacher, Josef Dörrich, der war Jahrgang 22, war Jahrgang 9, ich bin Jahrgang 39. Das war für uns ein alter Mann, der war Ende 40. Aber wenn wir im Praktischen die politischen Dingen was zu tun, was wissen wollten, dann sind wir zu dem gegangen. Und wenn wir von theoretischen Dingen was wissen wollten, sind wir zu Wolfgang Abendroth gegangen. Und der Abendroth, der war der SPD, der war in Zwischengruppen, aber der sagte, das Schlimmste, was es gibt, ist der Antikommunismus. Und er hat immer darauf geachtet, keine Spaltung der Arbeiterbewegung, die Spaltung der Arbeiterbewegung beginnt mit der Ausgrenzung der Kommunisten. Und so entstand für einige Zeit so ein Stück Normalität. Ja, Schorsch, man könnte ja jetzt auch sagen, das ist alles kalter Kaffee und das ist alles schon so lange her. Warum sollte man sich denn heutzutage eigentlich überhaupt noch mit dem KPD-Verbot befassen? Und was können wir als Kommunisten aus dieser historischen Repression gegen die kommunistische Bewegung ja für die heutige politische Situation und den Umgang des bürgerlichen Staates mit linken Kräften lernen? Na, vielleicht ein bisschen Gelassenheit. Nach jeder Repression kommt die Zeit, wo sie aufhört. Selbst nach dem Faschismus hört es auf. Das bedeutet nur, dass man die Repression bekämpfen soll, bevor sie entsteht. Und dann sollte man nicht, dann sollte man dann auch ein bisschen vorsichtiger umgehen mit gegenwärtigen Diskussionen. Im Augenblick wird ja aktuell nicht über das Verbot der DKP diskutiert oder solche Dinge, sondern über das Verbot der AfD. Jetzt werde ich mich in diese Diskussion nicht einmischen. Ich werde mich auch mit niemandem verkrachen, der eine andere Meinung hat in dieser Angelegenheit. Ich stelle nur fest, dass zurzeit Instrumente gegen eine protektionistische, eine fremdenfeindliche, von faschistischen Kadern beeinflusste und von faschistischen Intellektuellen mitgeführte, also faschistoide Partei, dass darüber diskutiert wird, ob diese Partei verboten werden soll oder nicht. Und da werden nun alle möglichen Instrumente bereitgelegt, um sie vom Einfluss fernzuhalten. Da bin ich auch sehr dafür. Stell nur fest, sie funktionieren nicht. Sie werden stigmatisiert öffentlich und je mehr sie also sie dürfen zum Beispiel die hochwichtige Funktion eines Vizepräsidenten eines Parlaments können sie nicht einnehmen. Diese Stigmatisierungsmaßnahme hat sie, glaube ich, nützt ihnen sehr zurzeit. Und jetzt gibt es ein Verbot, gibt es Leute, die überlegen, ob man diese Partei verbieten soll. Die Diskussion will ich mal sich selbst überlassen. Ich stelle nur fest, dass jetzt Repressionsmaßnahmen nach rechts erörtert werden, die wahrscheinlich nichts nutzen werden, die zum Teil ja dann auch in Gesetzesform wahrscheinlich jetzt gegossen werden, die in Verhaltensformen gegossen werden, die weiter bestehen werden, auch wenn sie nichts nutzen. Also Parteiverbot ist wohl eine merkwürdige Sache. Ganz Europa haben wir faschistische Bewegungen, nur in Deutschland wird über ihr Verbot geredet. Parteiverbot ist jetzt wieder eine Sache, über die viel geredet wird. Und falls es die AfD nicht mehr gibt oder falls die AfD Regierungspartei wird, was ja auch passieren kann, dann wird es immer noch diese Verhaltensregeln geben. Ja, man kann Parteien verbieten und man kann auch, ach, es wird dann überlegt, Herr Höcke ist doch Studienrat. Es wurde dann überlegt, Mensch, den darf man doch nicht in den öffentlichen Dienst lassen. Ja, sage ich, selbstverständlich. Deshalb bin ich sehr dafür, dass er Landtagsabgeordneter in Thüringen bleibt, denn da macht er weniger Unsinn, als wenn er den Kindern dummes Zeug erzählt. Also es ist völlig irre. Es wird über Berufsverbot gegenüber AfD-Leute geredet. Die wird es geben, die wird es nicht geben. Sie wird den Einfluss der KPD nicht verringern, nicht vermehren. Sie werden wirkungslos sein. Es werden wieder Dinge denkbar an Repressionsmaßnahmen, die im geeigneten Moment auch gegen die Linke verwandt werden können. Und dann denke ich, auch solche Sachen sollten wir lernen und sagen, der Staat hat wichtige Aufgaben, aber die Aufgabe des Staates wird auch Repressionsmaßnahmen da und dort mal. Muss er das eigentlich? Muss er eigentlich nicht. Also man sollte den Staat, ich bin dagegen, den Staat mit Instrumenten auszustatten, die man dann auch gegen die Linke einsetzen kann und die im konkreten Fall immer nur gegen die Linke angewandt werden, nicht gegen die Rechte. Das würde ich lernen aus der ganzen, wenn wir jetzt über die historische Tatsache des KPD-Verbots nachdenken. Ansonsten soll man nicht so viel Angst vor solchen Sachen haben, was die Linke betrifft. Im Grunde, wenn die Linke gesellschaftlich stark war, haben ihre Repressionsmaßnahmen nichts ausgemacht. Wenn sie schwach waren, brauchte man keine Repressionsmaßnahmen gegen sie. Vielleicht kann man das lernen. Also auch ohne KPD-Verbot wäre die KPD als aktuell wirksame Kraft um das Jahr 1960 ausgeschaltet geblieben. Allerdings ohne KPD-Verbot wäre vielleicht die Erholung der Linken ab den 60er Jahren schneller gegangen. Das fällt mir dazu ein. Ja, Georg Filbert, vielen Dank für das Gespräch. Ja, herzlichen Dank. Liebe Kneipenfreundinnen, noch nicht wegschalten, denn wir haben eine kleine Bitte an euch. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren auf YouTube oder auf Spotify. Und was ihr auch noch machen könnt, ihr habt neben diesem Abo-Button noch die Möglichkeit, auf Spotify und auf YouTube diese kleine Glocke zu drücken. Und wenn ihr das macht, verpasst ihr keine einzige Folge mehr, denn ihr werdet direkt benachrichtigt, wenn neue Folgen hochgeladen werden. Und für YouTube auch ganz wichtig für Algorithmus, liken und wenn ihr Bock habt, auch kommentieren und ja, in allen Fällen natürlich auch gerne teilen, wenn ihr die Folge gut fandet. Und ihr könnt uns auch finanziell unterstützen. Ihr findet unsere PayPal-Daten oder unsere Kontodaten jeweils in der Beschreibung. Vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen Dank für jede noch so kleine Unterstützung.